Die Fälle des Kommissario Guido Brunetti. Vor einer Woche hatte die Polizei einen 40-jährigen Mann mit eingeschlagenem Schädel und zertrümmertem Gesicht vor dem Schlachthof von Marghera gefunden. Ein Transvestit, so schien es zunächst, denn der Tote trug Frauenkleider und rote Stöckelschuhe. Aber der vermeintliche Stricher war keiner. Es war Leonardo Mascari, der Direktor der Banca di Verona. Ein unbescholtener Mann und in der Transvestitenszene völlig unbekannt. Als Kommissario Brunetti den nervösen Stricher Crespo zum Mordfall befragte, passierte etwas Ungewöhnliches. Was ist denn hier los? Was haben Sie in dieser Wohnung zu suchen, Kommissario? Ich werde nicht zulassen, dass die Polizei meinen Mandanten so brutal behandelt. Bevor Crespo auf Brunettis Fragen weiter antworten konnte, war plötzlich Rechtsanwalt Santo Mauro in dessen Wohnung aufgetaucht. Der Vorsitzende der Lega della Moralità gab sich als Crespos Anwalt aus, der zufällig vorbeigekommen sei. Vom befreundeten Kunstkritiker Padovani aber erfuhr Brunetti, dass Avvocato Santo Mauro ein Doppelleben führte. In schwulen Kreisen sei er als Päderast bekannt. Die Nachricht, dass er Präsident der Lega della Moralità geworden ist, wurde in bestimmten Kreisen mit Lachsalven aufgenommen. Von seinem Chef, Vice Questore Patta, erfuhr Brunetti, dass sich Santo Mauro bereits über ihn beschwert hatte. Brunetti fand heraus, dass Santo Mauro mit der Banca di Verona in Verbindung stand. Ihr neuer Direktor, Ravanello, machte dem Kommissario ein Geständnis zu seinem ermordeten Vorgänger Mascari. Ich habe es gewusst. Was haben Sie gewusst? Ich wusste, dass er sich verkleidet und dass er auf Jungen steht. Aber Brunetti glaubte nicht daran. Denn Mascari hatte sich die Beine nicht selbst rasiert, wie es normalerweise die Transvestiten tun. Es hatte ein anderer gemacht, und zwar erst nach seinem Tod. Die ganze Transvestitengeschichte ist nur eine posthume Scharade, dachte Brunetti. Sie soll ablenken vom wirklichen Grund für Mascaris Tod. Aber was war der wirkliche Grund? Und warum hatte Ravanello gelogen? Venezianische Scharade. Kriminalhörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Donna Leon. Zweiter Teil. Avanti. Kommissario? Ah, Signorina Zorzi. Interessieren Sie sich gar nicht für die Ergebnisse meiner Finanzrecherchen? Ja, doch, natürlich, Signorina. Ich wollte Sie gerade anrufen, bitte. Danke. Also, was haben Sie rausbekommen? Mit wem soll ich anfangen? Mit Avvocato Santo Mauro oder Signor Burrasca? Ach ja, ja, Burrasca. Der sympathische Herr, zu dem Patas Frau geflüchtet ist. Hält sie es denn bei diesem Pornokönig aus? Zum Vice Questore ist sie jedenfalls nicht zurückgekehrt. Und was haben Sie über den Konkurrenten ausgespäht? In den USA soll Klage gegen ihn erhoben werden, angeblich wegen des Vertriebs von Kinderpornos. Darüber habe ich hier aber nichts gefunden. Verstehe, verstehe. Herr Patas Frau tut ihrem Mann wirklich keinen Gefallen. Und Burrasca steuern? Kommissario, Sie wissen doch, wie schwierig es ist, von Finanzbeamten Informationen zu bekommen. Da muss man schon jemanden sehr, sehr gut kennen. Morgen kriege ich die Auskünfte. Sie sind wirklich bemerkenswert, Signorina Zorzi. Hatten Sie bei Santo Mauro genauso viel Erfolg? Der Avvocato ist ein völlig anderer Fall. Seine Finanzen könnten in keinem besseren Zustand sein. Er besitzt ein Paket Aktien und festverzinsliche Papiere im Wert von einer 500 Milliarden Lire. Sein Jahreseinkommen ist mit 200 Millionen angegeben. Mindestens das Doppelte von dem, was ein Mann in seiner Position angeben würde. Normalerweise. Und die Steuern? Das ist ja das Eigenartige. Wie es aussieht, gibt er alles an. Kein Hinweis darauf, dass er irgendwie trickst. Das klingt, als ob Sie es nicht glaubten. Kommissario, bei seiner Steuererklärung ist niemand ehrlich. Und das ist doch komisch. Wenn Santo Mauro wirklich alles angibt, was er verdient, dann muss er sich's leisten können. Er muss eine weitere Geldquelle haben, die seine Steuerverluste ausgleicht, oder? Verrät denn Ihr Computer, wo das andere Geld herkommt? Nein, aber ich kann sehen, dass Santo Mauro Präsident der Lega della Moralità ist. Also sollte man doch dort mal nachforschen. Könnte es sein, dass Sie schon damit angefangen haben, Signorina? Könnte sein, Kommissario. Aber bisher erscheint mir die Lega noch undurchsichtiger als Signor Burrascas Steuererklärung. Wie kommt es eigentlich, dass Sie sich im Computer nicht so gut auskennen? Ich war Direktionsassistentin bei der Banca d'Italia. Und da vergisst man kein Codewort. Viele Italiener warteten Jahre, um Mitarbeiter bei einer Bank zu werden. Und die Banca d'Italia war sicher die attraktivste. Aber diese junge Frau wechselte als Sekretärin zur Polizei, wo sie doch so viel weniger verdiente. Das erschien Brunetti fast schon irrsinnig. Irgendeine Erklärung würde es bestimmt geben. Vielleicht würde er sie einmal erfahren. Pronto? Ich muss mit Ihnen sprechen. Wer spricht? Das möchte ich lieber nicht sagen. Dann möchte ich lieber nicht reden. Ich muss schon wissen, mit wem ich telefoniere. Signor Crespo. Ich würde mich gerne mit Ihnen treffen und mit Ihnen reden. Wir reden ja schon, Signor Crespo. Nein. Ich möchte Ihnen ein paar Sachen geben. Fotos und Papiere. Was für Fotos? Welche Papiere? Bringen Sie sie her? Das geht nicht. Die Sachen haben mit Mascari zu tun. Die Polizei hat einen ganz falschen Eindruck von ihm. Ach so, haben wir das? Wo ist er denn falsch, der Eindruck? Das sage ich Ihnen dann, wenn wir uns treffen. Und wo darf ich Sie erwarten? Kennen Sie den Parkplatz vor dem Tunnel, der zum Bahnhof führt? Ja, und wann? Ich bin um 1 da. Gut. Wenn Sie aus dem Tunnel kommen, gehen Sie die erste Straße rechts hinunter, dann die nächste links. Ich parke dort in einem hellblauen Panda. Wer, so fragte sich Brunetti, hatte den Stricher wohl zu diesem Anruf veranlasst? Er glaubte nicht eine Sekunde daran, dass Crespo aus eigenem Antrieb angerufen hatte. Am wahrscheinlichsten war, dass jemand eine Drohung an den Mann bringen wollte. Vielleicht auch mehr. Und dazu gab es keine bessere Gelegenheit, als Brunetti um 1 Uhr nachts auf die Straße zu locken? Da gehen Sie auf keinen Fall alleine hin, Kommissario. Das wird genau geplant. Wir werden Sie die ganze Zeit im Auge behalten. Ich rechne darauf, Ianello. In 2 Hauseingängen in der Nähe des Treffpunkts standen seine Leute. Vianello selbst parkte in einem Auto um die Ecke, zusammen mit Maria Nardi, einer jungen Polizistin. Langsam ging Brunetti die Stufen zum Bahnhof hinauf, dann durch die Unterführung unter den Gleisen hindurch. Es war eine ruhige Straße. Auf beiden Seiten parkten Autos. Aber kein hellblauer Panda. Eine große Mülltonne an der Ecke fiel ihm ins Auge und er wechselte auf die gegenüberliegende Seite. Im Kopf die Bilder von den Überresten des Autos von Richter Falcone. Ein Wagen bog in die Straße ein. Brunetti stellte sich hinter einen geparkten Kombi. Das Auto fuhr vorbei. Nach 10 Minuten machte Brunetti den Weg noch einmal. Nichts. Nach einer halben Stunde kehrte er zu dem Auto zurück, in dem immer noch ein eng umschlungenes Pärchen saß. Vianello machte sich von einer erhitzten Maria Nardi los. Haben Sie was gesehen? Nichts. Es ist fast 2. Also gut. Fahren wir zurück. K12 an Zentrale. Die Aktion ist abgebrochen. Wir fahren nach Hause. Moment, Kommissario, ich gehe nach hinten. Bleiben Sie ruhig sitzen, Maria, ich steige. Nein, schon in Ordnung, Kommissario. Ein bisschen Abstand zwischen mir und dem Sergente finde ich jetzt ganz gut. Aber nicht immer was. Dottore. Das war Dienst, Kommissario, nichts als Dienst. Die Straßen waren um diese Stunde praktisch leer. Und sie hatten bald die Schnellstraße zur Ponte della Libertà erreicht. Was glauben Sie, ist passiert, Kommissario? Warum ist er nicht gekommen? Ich dachte, das Ganze sei inszeniert, um mir irgendwie zu drohen. Aber vielleicht habe ich mich geirrt. Und Crespo wollte sich wirklich mit mir treffen. Was machen wir jetzt? Ich gehe morgen zu ihm und sehe mal, was ihn davon abgehalten hat, heute Nacht zu kommen. Sie fuhren auf die Brücke und sahen die Lichter Venedigs vor sich. Zu beiden Seiten lag eine schwarze Wasserfläche, die zu ihrer Linken mit Lichtflecken von den entfernten Inseln Murano und Burano gesprenkelt war. Vianello gab Gas. Er wollte schnell nach Hause. Alle waren müde und enttäuscht. Von hinten schossen zwei Lichtkegel mit rasender Geschwindigkeit auf das Heck ihres Wagens zu. Der Wagen hinter ihnen schlägte aus, schnitt sie beim Überholen und rammte mit voller Absicht ihren linken Kotflügel. Die Wucht des Aufpralls warf sie nach rechts, wo sie gegen die Leitplanke der Brücke knallten. Benommen starrte Brunetti durch die zersplitterte Windschutzscheibe. Dann schaute er nach links und sah Vianello zusammengesunken in seinem Sicherheitsgurt hängen. Vianello, ist alles in Ordnung? Ich glaube ja. Kommen Sie. Raus hier. Raus. Die Wagentür klemmte. Brunetti brauchte seine ganze Kraft, um sie zu öffnen. Maria Nardi lag auf dem Rücksitz, den Kopf in einem seltsam unnatürlichen Winkel zur Seite gebogen. Maria. Maria. Noch am Unfallort war Maria Nardis Tod festgestellt worden. Seit 6 Monaten verheiratet. Ihr Mann ist beim Computerkurs. Darüber hat sie die ganze Zeit geredet, dass sie es nicht erwarten kann, bis ihr Franco nach Hause kommt und wie sie ihn vermisst. Wenn ich darauf bestanden hätte, dass sie ihren Sicherheitsgurt anlegt, wäre sie noch am Leben. Vianello, wir haben sie nicht umgebracht. Ich will die Männer finden, die diesen Wagen gefahren haben. Und ich will ihre Auftrag... Wissen Sie, was sie werden wollte? Grundschullehrerin. Aber sie wusste, dass es da keine Stellen gibt. Deshalb ist sie zur Polizei gegangen. Die beiden Männer traten ins Freie. Aus den Bäumen am Campo San Lorenzo empfingen sie das Gezwitscher der Vögel, die den Morgen begrüßten. Es herrschte kein Dunkel mehr. Aber noch war das Tageslicht nur ein Versprechen, dass sich die Welt der undurchdringlichen Finsternis in eine ihrer unendlichen Möglichkeiten verwandeln würde. Brunetti nahm den Zug nach Mestre. Fast war er dankbar dafür, dass ihn die steigende Temperatur und die hohe Luftfeuchtigkeit, unter der er litt, von allem anderen ablenkte. Von den Eindrücken der Nacht und dem, was er in Crespos Wohnung zu entdecken befürchtete. Niemand öffnete auf sein Klingeln. Er nahm seinen Dietrich und in ein paar Sekunden hatte er die Tür geöffnet. Signor Crespo? Ihre Tür ist offen, Signor Crespo. Sind Sie da? Crespo lag in einem gelben Seidenpyjama auf dem Bett. Ein Stück Schnur war um seinen Hals gewickelt. Sein Gesicht war eine grauenvoll aufgeplusterte Parodie seiner einstigen Schönheit. Gallo, ich bin's, Brunetti. Ich bin in Crespos Wohnung, Sergente. Er ist tot. Erdrosselt. Als Brunetti nach Venedig zurückkehrte, genoss er den Anblick der Glockentürme und pastellfarbenen Fassaden der Lagunenstadt. Die Schönheit änderte nichts, das wusste er. Und vielleicht war der Trost, den sie spendete, auch nur eine Illusion. Aber dennoch nahm er sie an. Avanti. Permesso. Ja. Sie kennen mich nicht, Dottore? Nein. Wir haben uns vergangene Woche kennengelernt, unter ganz anderen Umständen. Plötzlich erinnerte sich Brunetti an die leuchtend rote Perücke und die hochhackigen Schuhe von Roberto Canale, dem Stricher aus Mestre. Signor Canale. Ja, natürlich, bitte. Danke. Was kann ich für Sie tun, Signor Canale? Wissen Sie, das Bild, das Sie mir gezeigt haben von dem Mann, der mir irgendwie bekannt vorkam. Ja. Ich weiß jetzt, woher ich ihn kannte. Er kam vor etwa 2 Wochen zu mir. Und? Nein, nicht, was Sie denken. Er war nicht an meiner Arbeit interessiert. Was dann? Er fragte nach meiner Wohnung. Er wollte wissen, wie die Miete bezahlt wird. Ist das so spannend? Wie bezahlen Sie denn? Ich treffe mich mit einem Mann in einer Bar und übergebe ihm das Geld. Wie viel? 1,5 Millionen in bar. Und wer ist der Mann, der Vermieter? Glaube ich nicht. Er ist einfach ein Mann, der mich in der letzten Woche des Monats anruft. Wir treffen uns, wo er sagt, ich gebe ihm das Geld, fertig. Ohne Quittung? Natürlich ohne. Und alles in bar. Und deshalb musste es nicht als Einnahme gebucht und folglich nicht versteuert werden. Aber ich zahle noch eine andere Miete. 110.000 Lire, ganz offiziell, auf ein Bankkonto. Und mit Quittung. Nur, auf der steht kein Name, sodass ich nicht weiß, wem das Konto gehört. Bei welcher Bank? Banca di Verona. Sie müssen eine großzügige Wohnung haben bei der Miete. 4 Zimmer. Ja, haben andere Kollegen von Ihnen auch solche Wohnungen? Einige. Haben Sie das alles Signor Mascari erzählt? Er wollte noch die Adressen von einigen meiner Bekannten haben. Ich habe sie ihm gegeben. Geben Sie mir auch die Adressen. Ich schreibe sie Ihnen auf. Es sind 4. Wissen Sie etwas über Crespo? Nein. Ist ihm etwas passiert? Er ist tot, ermordet in seiner Wohnung. Das hat bestimmt mit dem ersten Mord zu tun. Ich würde sagen, er wusste etwas darüber und wurde aus dem Weg geräumt. Bitte. Signorina. Signorina. Kommissario, gut, dass Sie kommen. Yeah. Mein Computer hat wunderbare Informationen ausgespuckt. Über Santo Mauro? Bei dem ist alles in Ordnung. Verdächtig in Ordnung. Ach. Aber die Unterlagen über die Lega della Moralità sind sehr interessant. Erzählen Sie. Also, die Lega ist eine gemeinnützige Organisation, die, ich zitiere, die materielle Situation von Benachteiligten verbessern will, damit diese sich nach der Minderung ihrer weltlichen Sorgen in Gedanken und Wünschen dem Spirituellen zuwenden können. Von wegen. So steht's in den Statuten. Aber jetzt mal ganz praktisch. Verschiedene Kirchen in Mestre, Marghera und Venedig haben der Lega ihren Immobilienbesitz zur Verwaltung übertragen. Und die Lega hat sich verpflichtet, diese Wohnungen zu Minimalpreisen an Bedürftige zu vermieten. Santomaro ist seit 2 Jahren Präsident der Lega. Ehrenamtlich natürlich. Wie viele Wohnungen verwaltet die Lega? Insgesamt 162. Nicht schlecht. Und in den besten Lagen. Hier, sehen Sie. Signorina Zorzi überreichte Brunetti eine Adressenliste der Wohnungen mit den Namen der Mieter. Brunetti zog den Zettel, den Canale ihm gegeben hatte, aus der Tasche und verglich die Adressen. Alle 4, die Canale aufgeschrieben hatte, tauchten auch in der anderen Liste auf. An wen bezahlen die Leute ihre Miete? Die laufen auf einen Fonds der Lega, an die Hilfe für Witwen und Waisen. Diesen Fonds gibt es aber erst, seit Santomaro Präsident ist. Ah, hier, sehen Sie. Diese Leute, die Canale genannt hat, wohnen erst in den Wohnungen, seit Santomaro Präsident ist. Das Konto ist übrigens bei der Banca di Verona. Ja, das passt zusammen. Brunetti stand auf und trat ans Fenster. Die Backsteinfassade von San Lorenzo war seit 3 Monaten ohne Gerüst. Aber die Kirche blieb geschlossen. So sicher er wusste, dass die Kirche nie wieder geöffnet werden würde, jedenfalls nicht zu seinen Lebzeiten, so sicher wusste er auch, dass Santomaro tief in die Sache verstrickt war. Wahrscheinlich gingen die Morde an Mascari und Crespo und der Tod von Maria Nardi mit auf sein Konto und auf das von Ravanello, dem neuen Chef der Banca di Verona. Kommissario, was ist mit Ihnen? Ich rechne gerade aus, was das so einbringt. Wenn nur ein Drittel der Wohnungen an Leute wie Canale vermietet werden, die ihre Hauptmiete bar bezahlen, natürlich an den Büchern vorbei, dann bringt das schon 70 Millionen im Monat, fast 1 Milliarde im Jahr. Ja, und wenn die Witwen und Waisen außerdem auch nur eine Erfindung von Santomaro sind? Die Gelder sind jedenfalls durch die Banca di Verona ausgezahlt worden. Ist Pater da? Ja, er ist allein. Sie können reingehen. Brunetti brauchte unbedingt den Zugang zu den vollständigen Unterlagen der Bank und der Lega. Aber dazu brauchte er eine gerichtliche Verfügung. Und dazu brauchte er wiederum Pater, der an seinem Schreibtisch saß und einen Haufen Papiere studierte. Habe ich das Ihnen zu verdanken, Kommissario? Sie meinen die Papiere auf Ihrem Schreibtisch? Wann soll ich das nur alles lesen? Übrigens, heute Abend wird man Burrasca festnehmen. Wer nimmt Burrasca fest? Die Guardia di Finanza. Er hat seit 7 Jahren keine Steuern bezahlt. Ich sage Ihnen, sie werden ihn kreuzigen. Wird er bei der Festnahme allein sein? Das ist ja das Problem. Wenn ich meine Frau anrufe und warne, sagt sie es ihm und er kann verschwinden. Aber wenn nicht, ist sie bei der Festnahme dabei. Wenn Ihr Anwalt sich mit ihr heute Abend verabredet, ja, dann wäre sie nicht da, wenn die Polizei kommt. Pater stellte sich ans Fenster. Er stand ziemlich lange da, ohne etwas zu sagen. Und Brunetti war sich der Gefahr des Augenblicks bewusst und begann von der Lega zu sprechen. Von den Mieteinnahmen, den Mietern und den Witwen und Waisen. Ich bräuchte eine Namensliste dieser Witwen und Waisen, die angeblich jeden Monat Geld bekommen. Das müsste ein Gericht verfügen, nicht? Meine Vermutung ist, dass da irgendeine Verbindung zu Santomaro besteht, Vice Questore. Und dass alle Ermittlungen im Falle Mascari zu ihm führen. Das wäre schon möglich. Immer wenn Brunetti sah, dass er es mit der nackten Wahrheit bei Pater schwer haben würde, war er auch mal zum Taktieren bereit. Vermutlich sind die Unterlagen der Bank ganz in Ordnung. Aber wenn wir erst einmal die Möglichkeit von Unregelmäßigkeiten bei der Bank ausgeschlossen haben, können wir ungehindert gegen Santomaro vorgehen. Also gut. Ich werde eine gerichtliche Verfügung zur Beschlagnahme der Bankunterlagen beantragen. Und für die Unterlagen der Lega auch. Na gut. Wieder in seinem Büro ließ Brunetti sich mit Bozen verbinden. Ich habe am Montagabend versucht, dich zu Hause zu erreichen. Warum hast du nicht angerufen? Ich hatte zu tun. Es hat Schwierigkeiten gegeben. Was für Schwierigkeiten? Ein Unfall. Unser Wagen wurde gerammt. Totalschaden. Eine junge Polizistin ist dabei umgekommen. Sie hat sich das Genick gebrochen. Mein Gott, wie schrecklich. Soll ich zurückkommen? Nein, lass. Es ist nicht nötig. Ich bin unverletzt. Und ich habe viel Arbeit. Soll ich es den Kindern sagen? Ich will auch mit Papa. Lieber nicht. Vielleicht später. Sie sollen keinen zu großen Schrecken bekommen. Guido, Chiara möchte dir guten Mama, gib mir den Hörer. Jetzt will ich mit ihm sprechen. Ciao, Papa. Ciao. Wie geht's dir? Fehl ich dir? Mir geht es gut, mein Engel. Und ihr fehlt mir alle. Aber ich am meisten, oder? Ihr fehlt mir alle gleichermaßen. Ach, das ist doch unmöglich. Raffi kann dir nicht fehlen, weil er sowieso nie zu Hause ist. Und Mama sitzt immer nur rum und liest. Wem sollte sie also fehlen? Daraus folgt doch, dass ich dir am meisten fehle, oder? Da hast du wohl recht, mein Engel. Siehst du, ich hab's gewusst. Du musstest nur ein bisschen darüber nachdenken. Es erstaunte Brunetti immer wieder, wie beruhigend seine Frau auf ihn wirkte und wie viel Kraft ihm seine Familie gab, auch wenn er nur kurz mit ihr telefonieren konnte. Mit Elan organisierte er die Recherchen. Sergente Vianello wurde beauftragt, die Mieter der Lega zu überprüfen, an wen diese ihre Miete zahlten und wie. Außerdem sollte er einen der Mieter zu einer Zeugenaussage in die Questura bitten und die Adressenliste der Bedürftigen kontrollieren. Und sehen Sie zu, ob Sie herausfinden können, wie viele von Ihnen an den angegebenen Adressen auch wirklich wohnen. Ich würde 100.000 Lira darauf setzen, dass die meisten nicht unter den angegebenen Adressen wohnen. Und eine zweite Wette, dass viele alles andere als bedürftig sind. Ich wette nicht dagegen, Vianello. Ach, Gallo hat angerufen. Das rote Kleid von Mascari ergibt leider keine Spur. Aber bei den Schuhen hat er jetzt eine Liste der Läden. Gut. Und rufen Sie bei der Guardia di Finanza an. Wir brauchen einen Ihrer besten Leute. Der soll die Unterlagen der Lega und der Banca di Verona prüfen. Wie konnten die sowas riskieren? Da braucht's doch nur eine undichte Stelle und der ganze Betrug fliegt auf. Verstehe ich nicht. Mir fällt dazu auch nichts Plausibles ein. Vielleicht war es ja nur ein weiteres Symptom für eine Art Gruppenwahnsinn, dachte Brunetti. Eine frenetische Risikobereitschaft, die jedes gesunde Maß längst überschritten hatte. In den letzten Jahren waren Verhaftungen und Verurteilungen wegen Bestechung in allen Schichten vorgekommen, vom Industriellen bis zum Kabinettsmitglied. Sie hatten das Land erschüttert. Milliarden Lire an Bestechungsgeldern waren gezahlt worden, sodass die Italiener langsam glauben konnten, Korruption gehöre zum Alltagsgeschäft der Regierung. Vielleicht hielt die Lega ihr Verhalten deshalb für völlig normal in einem Land, in dem alles und jeder käuflich war. Signorina, Sie sind phänomenal. Ja? Glauben Sie, dass Sie Unregelmäßigkeiten der Mieter und mögliche Vorstrafen herausfinden könnten? Natürlich. Mir bleibt viel freie Zeit. Schön. Und was tut sich in Patas Angelegenheit? Er fährt nach Milano. Sie essen heute gemeinsam zu Abend. Und was glauben Sie, was geschieht? Sobald Burrasca festgenommen ist, sitzt sie im ersten Flugzeug. Aber wahrscheinlich fährt sie gleich mit Pater nach Hause. Ja, aber warum will er sie zurückhaben? Er liebt sie, Kommissario. Das müssen Sie doch gemerkt haben. Am nächsten Morgen hatten die meisten Mitarbeiter der Questura eine Zeitung gekauft, aber in keiner wurde Burrascas Festnahme erwähnt. Das war weder für Brunetti noch für die anderen überraschend, aber es beflügelte die Neugier und die Spekulationen. Als Vianello kurz vor der Mittagspause in sein Büro kam, war Brunetti sicher, dass er Neuigkeiten über Pater loswerden wollte. Ich hab was, ein Professor aus Mailand, der vor 2 Jahren eine Wohnung von der Lega gemietet hat. Wo liegt die? Am Fondaco Satere mit Blick auf die Giudecca. 6 Zimmer, 300 Quadratmeter für lächerliche 220.000 Lire. 6 Zimmer in einer der begehrtesten Wohngegenden der Stadt. Das ist ja nett. Und wie viel bezahlt er wirklich? Dieser Professor ist eine unglaublich arrogante Type. Er ist übrigens hier, will sich beschweren. Holen Sie ihn rein. Professor Ratti war vielleicht Anfang 50, bemühte sich aber, diese Tatsache so gut wie möglich zu vertuschen. Er war ziemlich bunt, jugendlich und teuer gekleidet. Um sein Doppelkinn zu überspielen, hielt er angestrengt sein Kinn so hoch, als hätte ihm ein schlampiger Optiker die Gläser einer Bifokalbrille falsch herum eingesetzt. Ich bin gekommen, um Ihnen zu sagen, wie sehr es mir missfällt, wenn die Polizei in den privaten Bereich meiner Wohnung eindringt. Und dann wird mir unterstellt, dass es in meinem Mietverhältnis irgendeine Unregelmäßigkeit gäbe. Stellen Sie sich vor, man hat von mir verlangt, dass ich Mietquittungen vorlegen soll. Haben Sie denn keine? Natürlich habe ich keine Einzelquittungen. Wie zahlen Sie denn Ihre Miete, Professor Ratti? Ich zahle sie bei der Banca di Verona ein. Wie viel? 220.000 Lire. Das kann doch nicht alles sein für so eine Wohnung. Wie viel zahlen Sie schwarz? Wie bitte? Sie haben die Wohnung von der Lega della Moralità gemietet. Na und? Uns ist einiges bekannt, Professore, und Sie sollten uns jetzt helfen, sonst machen Sie sich weiter verdächtig. Und dann fangen wir erst richtig an, Dinge bei Ihnen zu überprüfen. Erlauben Sie mal, Sie können doch nicht in dieser Weise... Es steht fest, dass viele der Wohnungen illegal vermietet wurden. Sie sollten an Bedürftige gehen. Wie bedürftig sind Sie, Professore? Ich protestiere gegen die Unterstellung, dass ich irgendetwas... Wenn es nur um Betrug ginge, wären Sie vielleicht besser beraten, weiterhin zu behaupten, von all dem nichts zu wissen, aber dummerweise geht es um mehr. Worum geht es denn? Es geht um Mord, genau um 3 Morde. Einer davon an einer jungen Polizistin. Wenn Sie nicht kooperieren, werden Sie am Ende in einem Mordprozess verwickelt sein. Also gut. Professor Ratti wurde kleinlaut. Die Arroganz war verschwunden. Er gestand nicht nur seine wahre Miete von 2,5 Millionen Lire, sondern erzählte auch bereitwillig, wie er an die Wohnung gekommen war. Allerdings konnte er sich überhaupt nicht mehr an irgendwelche Namen erinnern. Wenn Sie einen Anruf oder womöglich sogar Besuch von dem Mann bekommen sollten, dem Sie Ihre Miete bezahlen, erwarte ich, dass Sie uns unverzüglich verständigen. Ja, natürlich, Kommissario. Selbstverständlich. Gehen Sie mit Sergente Vianello nach unten und geben Sie ihm eine Beschreibung des Mannes, dem Sie Ihre Miete übergeben. Die Chiesa dei Gesuiti, in der die Totenfeier für Maria Nardi stattfand, war überfüllt von Freunden und Verwandten und den meisten Polizeiangehörigen der Stadt. Nach der Messe wurde der Sarg von 6 Polizisten in Uniform herausgetragen. Als der Ehemann von Maria Nardi aus der Kirche kam, konnte Brunetti nicht hinsehen. Der junge Mann weinte hemmungslos. Brunetti schaute übers Wasser der Lagune nach Murano. Kommissario? Ja, Vianello. Professor Ratti hat jemanden identifiziert. Was? Pietro Malfatti. Ach. Unser alter Freund kassiert also. Wisst ihr, wo er steckt? Noch nicht. Kriegen Sie es raus, aber Vorsicht. Malfatti ist gefährlich. Rufen Sie mich, wenn Sie wissen, wo er sich aufhält. Ja, Kommissario. Ach, noch was. Die Unterlagen von der Bank und der Lega. Holen Sie sie raus, egal wie. Und wenn Sie bei der Bank sind, versuchen Sie herauszubekommen, wer für die Konten der Lega verantwortlich war. Ravanello? Wahrscheinlich. Und was ist mit Santo Mauro? Mit dem rede ich jetzt. Sind Sie verabredet? Ich glaube, Avocato Santo Mauro wird sehr daran interessiert sein, sich mit mir zu unterhalten, auch ohne Verabredung. In diesem Punkt täuschte sich Brunetti gewaltig, denn Avocato Santo Mauro spielte seine Rolle glänzend. Er sei als ehrenamtlicher Präsident vor allem Repräsentant der Lega und könne sich nicht mit jedem Detail beschäftigen. Alle Geldgeschäfte habe die Banca di Verona abgewickelt und der unglückselige Signor Mascari. Ansonsten zeigte er sich kooperativ und erschüttert. Und von den geteilten Mietzahlungen haben Sie nichts gewusst? Selbstverständlich nicht, Kommissario. Sie wollen mich doch nicht etwa verdächtigen. Auch nachdem er mit den Buchprüfern der Guardia di Finanza gesprochen hatte, wurde Brunettis Stimmung nicht besser. Er musste akzeptieren, dass alles perfekt arrangiert, organisiert und vertuscht worden war. Alle Schuld lag bei Mascari. Perfekt, absolut perfekt und nicht die kleinste Lücke, in der Brunetti die Wahrheit unterbringen konnte. Der Nachmittag war stickig, als liege ein Fluch über der Stadt, der sie zu drückender Hitze und schlechter Luft verdammte. Viele der Verkaufsstände auf dem Rialto-Markt waren geschlossen. Sinnlos, während des Ferragosto Gemüse verkaufen zu wollen. Die Einwohner flohen aus der Stadt und die Touristen wollten nur Panini und Aquaminerale. Nichts konnte Brunetti aufmuntern. Nicht der Gedanke, dass die illegalen Machenschaften nun bald ein Ende haben würden. Genauso wenig erwartete er, die Herkunft der roten Stöckelschuhe, in denen Mascari gefunden worden war, noch feststellen zu können. Zu viel Zeit war schon verstrichen. Kommissario, wir haben Malfatti gefunden, bei seiner Freundin drüben in San Barnaba. Ihr Vetter hat uns angerufen. Er kriegt regelmäßig Schecks von der Lega. Er kassiert auch die Mieten. Haben Sie ein Boot bestellt? Ist schon draußen. Mit drei Leuten, bewaffnet, mit Schutzwesten. Alles bereit? Ja, Kommissario. Bleiben Sie hier. Schluss jetzt mit diesem Krach! Stellt diese verdammte Musik leiser, oder ich rufe die Polizei! Ey, hast du nicht gehört? Wer ist das? Was willst du? Na, Ruhe will ich! Sonst rufe ich die Polizei! Wer zum Teufel? Sie sind festgenommen. Der Mann mit der kurzen Stahlrute, der unvermittelt aus der Tür gestürmt war, schlug sofort zu. Brunetti erwischte ihn am Arm und brachte ihn aus dem Gleichgewicht. Im Fallen legte Malfatti beide Arme um den Kopf, rollte sich geschickt zusammen und kullerte die Treppe hinunter. Vianello, halt ihn fest! Aber Vianello hatte keine Chance. Malfatti schlug ihm die Haustür vors Gesicht. Seine Pistole flog in hohem Bogen aus der Hand. Die beiden Polizisten im engen Treppenhaus hatten nicht schießen können. Und der draußen traf nicht. Nase. Vianellos Nase blutete, Brunetti schmerzten die Arme und Malfatti war verschwunden. Dieses Schwein, ich habe ihn nicht halten können. Hier, nehmen Sie mein Taschentuch. Danke. Er wird versuchen, sich mit Ravanello und Santo Mauro in Verbindung zu setzen. Dann kriegen wir ihn. Zu Ravanello? Ja, so schnell es geht. Am Campo San Stefano gingen sie mit gezogener Pistole in Ravanellos Wohnung hinein. Die Tür stand offen. Hier, Herr Kommissario. Es war zu spät. Ravanellos Leiche lag über einem niedrigen Sessel, der bei einem Kampf offensichtlich umgefallen war. Man hatte zweimal auf ihn eingestochen. Auf seinem Jackett waren zwei tiefrote Flecken zu sehen. Er ist schon länger tot. Bleiben Sie hier, Vianello, und fragen Sie im Haus, ob jemand was gesehen hat. Und Sie? Zu Santo Mauro. Er lief zum Campo San Angelo, dann weiter dem Campo San Luca zu und dem Büro des Avocato. Von Santo Mauros Sekretärin ließ er sich nicht aufhalten. Jetzt lassen Sie mich durch. Aber Sie können doch lassen nicht einfach... Lassen Sie mich durch. Der Chef hat auch... Lassen Sie mich durch, habe ich gesagt. Kommissario! Also, das ist doch... Was machen Sie hier? Ravanello ist umgebracht worden und ich dachte für einen Moment, Sie wären der Nächste, Avocato. Warum sollte ich der Nächste sein? Ich hatte Grund zu der Annahme, dass er hierher kommen würde. Wer? Jemand, den Sie ohne Zweifel kennen und den wir gern befragen würden. Verschwinden Sie. Sofort. Ich werde mich beim Innenminister über Sie beschweren. Ich lasse mich nicht behandeln wie ein Verbrecher. Ohne ein weiteres Wort verließ Brunetti Santo Mauros Büro und schlenderte langsam zurück zur Questura. Er dachte nach. Santo Mauro gehörte zu den Mächtigen in dieser Stadt. An ihn war kaum heranzukommen. Bestimmt würde er seine Drohung wahrmachen und sich ein weiteres Mal beschweren. Patters Wohlwollen der letzten Wochen gegenüber Brunetti war keineswegs unumstößlich. Und nun, da Ravanello tot war, konnte man auch jede Hoffnung auf ein Verfahren gegen Santo Mauro vergessen. Denn der Einzige, der Santo Mauro belasten konnte, war Malfatti. Ein schlechter Zeuge der Anklage. Denn Malfatti, davon war Brunetti überzeugt, war der Mörder von Ravanello. Kommissario, wir haben Malfatti. Er war bei seiner Mutter, da haben wir ihn geschnappt. Sehr gut. Er ist in der Untersuchungszelle, kommen Sie. Brunetti zog einen Stuhl heran und setzte sich Malfatti gegenüber, der mit dem Kopf an die Wand gelehnt auf der Pritsche lag. Er hatte ein so glattes Gesicht, dass man es sofort wieder vergaß. Also, wollen Sie es sich schwer oder leicht machen? Was wäre schwer? Wenn Sie sagen, dass Sie von all dem nichts wissen. Und was wäre leicht? Dass Sie mir erzählen, was passiert ist. Nicht das mit den Mieten, das ist jetzt nicht so wichtig und kommt sowieso alles raus. Sondern das mit den Morden, allen vieren. Malfatti machte eine winzige Bewegung auf seiner Matratze, als wolle er diese Zahl in Frage stellen. Santo Mauro ist ein geachteter Mann. Ihr Vorstrafenregister ist lang. Erst versuchter Mord, jetzt vollendeter Mord. Es wird nicht schwer sein zu beweisen, dass Sie Ravanello umgebracht haben. Eine Frau in seinem Haus hat Sie gesehen, eindeutig. Okay. Aber ich möchte im Protokoll stehen haben, dass ich freiwillig ausgesagt habe. Da soll drinstehen, dass ich gleich nach der Festnahme bereit war, alles zu sagen. Die Idee stammte von Ravanello oder Santo Mauro. Sie hatten ihn gefragt, ob er gegen einen gewissen prozentualen Anteil monatlich für sie die Mieten kassieren wolle. Er hatte hart verhandeln müssen, bis sie ihm die 12% zugestanden. In der Hoffnung, noch mehr für sich abzweigen zu können, hatte Malfatti vorgeschlagen, einen Teil der legalen Einnahmen der Lega in Form von Schecks an Leute auszuzahlen, die er ihn nennen würde. An Bedürftige? Natürlich! Alle meine Familienangehörigen und Kumpels sind bedürftig. Die Leute, die die Schecks bekamen, wie viel durften sie behalten? 50%. Der Rest für mich. Wann hat Mascari das herausbekommen? Vor 3 Wochen. Und was ist dann passiert? Santo Mauro und Ravanello sind zu mir gekommen. Sie wollten, dass ich ihnen den Mann vom Hals schaffe. Ich habe gesagt, dass ich es mache, aber dass sie mir helfen müssten, es anzuleiern. Wie ging das vor sich? Sie haben Crespo anrufen lassen. Er sollte sagen, er hätte gehört, dass Mascari Informationen über die Lega-Wohnung sammelt. Und dass er ihm einiges erzählen könne. Er kam und dann habe ich es gemacht. Was haben Sie gemacht? Meinem Anzug den Schädel gegeben. Womit? Mit der Eisenrute, die kennen Sie ja. Und sein Gesicht? Santo Mauro wollte das so. Er sagte immer wieder, wir müssen sein Gesicht kaputt machen. Vorher haben sie ihn geschminkt. Er war tot? Das kann ich nicht sagen. Haben Ravanello und Santo Mauro ihm noch den Rest gegeben? Haben die ihn umgebracht? Ich hatte meinen Teil erledigt. Und dann? Wir haben ihn ausgezogen und seine Beine rasiert. Lieber Himmel, das war vielleicht eine Arbeit. Dann haben sie ihn nach Mestre rausgefahren. Und hinterher? Da haben wir die Wohnung sauber gemacht. Das war das Letzte, was ich von ihnen gehört habe. Bis zu der Nacht, als sie nach Mestre bestellt wurden. Wessen Idee war das? Ravanello hat gemeint, dass die Ermittlungen eingestellt werden, wenn wir sie aus dem Weg räumen. Und Crespo? Damit habe ich nichts zu tun. Ich war so lange im Auto mit Ravanello. Santo Mauro war allein bei Crespo. Was hat Santo Mauro Ihnen erzählt? Nichts. Er hat nur gesagt, dass das erledigt ist. Ja, und dann hat er mir gesagt, ich soll die Mücke machen. Das wollte ich auch. Und Ravanello? Zu dem bin ich heute Vormittag hingegangen. Noch bevor Sie bei mir waren. Ja, noch gesagt, dass bestimmt bald die Polizei hinter mir ist. Das wart ihr dann ja auch. Ja, und dass ich Geld brauche, um zu verschwinden. Aber er hat Panik gekriegt. Fing an zu schreien, ich hätte alles verdorben. Dann hat er sein Messer gezogen. Ach so, hat er. Ja, wir haben um das Messer gekämpft und ich glaube, er ist draufgefallen. Ach, was Sie nicht sagen. Zweimal mit der Brust. Das war Notwehr, ich schwör's, Kommissario. Was ist aus dem Geld geworden? Oh, ich hab meins verjubelt. Santo Mauro hat bestimmt viel für seine Jungs gebraucht und Ravanello hat sein Geld investiert. Sagen Sie meiner Mama Bescheid. Brunetti hatte Vice Questore Patter das Geständnis von Malfatti zukommen lassen. Wie befürchtet, hatte sich Patters Gunst inzwischen gewandelt. Nicht nur Avocato Santo Mauro hat mich angerufen. Ich habe auch zwei lange Gespräche mit zwei Mitgliedern des Stadtrats geführt. Beides persönliche und politische Freunde des Avocato. Wie gesagt, niemand wird diesem Ganoven Malfatti glauben. Keiner in dieser Stadt. Auch wenn er die Wahrheit sagt. Keiner in dieser Stadt wird Santo Mauro der Dinge für fähig halten, die dieser Mann ihm unterstellt. Heißt das Sie? Sie werden in der Sache nichts unternehmen. Es gibt keine Beweise, Brunetti. Alles beruht auf dem Wort eines geständigen Mörders. Brunetti schlief 12 Stunden. Es war ein tiefer und traumloser Schlaf, aus dem er erfrischt erwachte. Er schwor sich, heute Abend noch in die Berge zu fahren zu Paola. Sie fehlte ihm. Sie fehlten ihm alle. Kommissario, ich möchte Sie mit Signor Gravi bekannt machen. Ja? Er hat ein Schuhgeschäft in Chioggia. Ein Schuhgeschäft? Ich bin erst gestern aus dem Urlaub gekommen und da habe ich gehört, dass sich die Polizei für ein paar Damenschuhe interessiert. Aus rotem Satin in einer Übergröße. Das ist ja höchst interessant. Und Sie haben diese Schuhe verkauft, Signor Gravi? Ja, vor etwa 3 Wochen. An einen Mann. Ja. Wären Sie bereit, mit mir zu kommen, um diesen Mann zu identifizieren? Sie meinen, ich soll an einer Ermittlung teilnehmen? Also das wäre... Kommissario, ich bestelle ein Boot. Am Campo San Luca stiegen sie die Treppe zu Santo Mauros Büro hoch. Vianello und Signor Gravi bat er, vor der Tür zu warten. Er betrat das Büro und ließ die Tür angelehnt. Die Sekretärin drückte entsetzt auf einen Knopf an ihrem Schreibtisch. So stand sie da, starr und stumm wie Lots Weib. Was machen Sie denn schon wieder hier? Ich habe dem Vice Questore gesagt, er sollte mir vom Hals halten. Hinaus! Ich lasse mich nicht derart belästigen. Ich lasse Sie. Santo Mauro brach seine Beschimpfungen ab, als hinter Brunetti ein anderer Mann ins Büro kam. Ja? Erkennen Sie diesen Mann, Signor Gravi? Ja, Kommissario. Das ist der Mann, der bei mir die Schuhe gekauft hat. Und was waren das für Schuhe, Signor Gravi? Ein paar rote Damenschuhe aus Satin, Größe 41. Ja. Santo Mauros Widerstand brach. Er ließ sich seitlich gegen den Schreibtisch seiner Sekretärin fallen, die Arme um die Brust geschlungen, als glaubte er, sich so vor Brunettis stummem Blick und den fragenden Gesichtern schützen zu können. Es war Ravanello. Es war seine Idee. Alles. Das mit den Wohnungen und den Mieten. Ich wollte nicht mitmachen, aber er hat mir gedroht. Er wusste von den Jungen. Er drohte, sonst meiner Frau und den Kindern zu erzählen. Und dann hat Mascari die Sache mit den Mieten herausbekommen. Und wie? Ich weiß es nicht. Über die Unterlagen der Bank, nehme ich an. Irgendwas im Computer. Ravanello hat es mir erzählt. Es war seine Idee, ihn aus dem Weg zu schaffen. Er meinte, wir müssten es tun. Was mussten Sie tun? Santo Mauro starrte Brunetti wie betäubt an und schüttelte dann verneinend den Kopf. Signor Santo Mauro, ich nehme Sie hiermit fest wegen Mordes an Leonardo Mascari. Brunetti und Vianello verhörten Santo Mauro 2 Stunden lang. Ja, er hatte Anteil an den Mieteinnahmen. Ja, er war in Crespos Wohnung, als Mascari umgebracht wurde, aber Malfatti hatte ihn getötet. Und zu dem Mord an Crespo konnte er gar nichts sagen. Der Mörder müsse ein gefährlicher Freier gewesen sein, den Crespo mit in die Wohnung genommen habe. Santo Mauro malte unfehlbar das Bild eines Mannes, der wie viele andere war, von seinen Gelüsten verführt, dann beherrscht von Angst. Je länger Brunetti ihm zuhörte, desto mehr schien ihm Santo Mauro von der Wahrheit seiner eigenen Worte überzeugt zu sein. Angewidert von dem Mann und seinem Gehabe brach Brunetti das Verhör ab. Noch am selben Abend war Santo Mauros Anwalt bei ihm. Am nächsten Morgen war Santo Mauro wieder frei. Malfatti, der ja einen Mord gestanden hatte, blieb allerdings in Haft. Noch am selben Tag trat Santo Mauro als Präsident der Lega della Moralità zurück und die anderen Vorstandsmitglieder forderten eine gründliche Untersuchung seiner Organisationsfehler und seines Fehlverhaltens. So war das also in diesen Kreisen der Gesellschaft, dachte Brunetti bei sich. Kinderschändung war Fehlverhalten. Morde waren Organisationsfehler. In der Nacht entlud sich ein schweres Gewitter über Venedig, riss Ziegel von den Dächern, schleuderte Geranientöpfe auf die Straßen, entwurzelte Bäume in den Parks. Auf den Regen folgte eine plötzliche Kälte, die in die Schlafzimmer kroch und die Schläfer zwang, sich aneinander zu kuscheln. Brunetti, der allein war, musste gegen 4 Uhr früh aufstehen und sich eine Decke aus dem Schrank holen. Brunetti schlief lang am nächsten Morgen. Er duschte ausgiebig und trank dann seinen Kaffee auf der Terrasse. Er hatte die Tasse an den Lippen, als er hinter sich ein Geräusch hörte. Ciao, Papa! Aber, wo kommt ihr denn her? Was ist denn nun los? Sieh dir mal mein Gesicht an, Papa! Ja? Oh, Papa, siehst du's denn nicht? Sehe ich was nicht, mein Engel? Ich hab die Masern. Und sie haben uns rausgeworfen. Obwohl die frühherbstliche Kühle in der Stadt blieb, brauchte Brunetti in der nächsten Nacht keine Decke mehr. Venezianische Charade. Kriminalhörspiel in 2 Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Donna Leon. Aus dem Amerikanischen von Monika Elvenspöck. Hörspielbearbeitung Daniel Grünberg. Sie hörten den 2. Teil. Kommissario Brunetti, Michael König. Paola, Hele Darius. Patta, Wolfgang Hinze. Vianello, Christian Berkel. Elettra Zorzi, Verena von Beer. Santo Mauro, Hans Schulze. Malfatti, Heinrich Giskes. In weiteren Rollen Marc-Oliver Bögel, Katinka Heiße, Alf Marholm, Heinz Meyer, Abak Safairat, Fred C. Siebeck, Gisela Tränkner, Gerd Warmeling und Jens Wawrczek. Die Erzählerin war Hannelore Hoger. Ton und Schnitt Klaus Hoeneß und Birgit Schilling. Regieassistenz Marie-Elisabeth Müller. Regie Hans-Gerd Krogmann. Produktion Deutschlandradio Berlin mit dem Süddeutschen Rundfunk und dem Westdeutschen Rundfunk 1998.